kenn die leeren Straßen in den Städten. Sie lang zu gehen bis zum Morgengrauen. Bei jedem Schritt sind Türme umgefallen. Es bleibt uns nur, sie wieder aufzubauen. Wenn irgendwo eine Königin ist, die weitweise ihren König vermisst, komm und kleb ein zerbrochenes Herz. Manchmal fühlen wir alle diesen Schmerz. Du siehst von deinem Fenster aus die Lichter, wie Boote, die den Fluss hinunterfahren. Erst wenn sie in der Dämmerung verblassen, zündet irgendwer ein neues Streichholz an. Wenn irgendwo eine Königin ist, die weint, weil sie ihren König vermisst, komm und kleb ein zerbrochenes Herz. Wenn irgendwo eine Königin ist, die weint, weil sie ihren König vermisst, komm und kleb ein zerbrochenes Herz.